Pfingsturlaub 2017. Audio-Ansichtskarte Nummer 19. Hallo Michael, hier ist der Christian. Ja, zuerst das Bild, das sich mir hier bietet. Ich bin auf dem Campingplatz barfuß unterwegs Richtung Sportgelände. Mittlerweile auf einem sandigen Weg gelandet. Man kann ganz gut gehen. Links direkt der Zaun, das Ende, ein Ende vom Campingplatz. Dahinter momentan Maisplantagen und längere Pinienbaumreihen. Rechts Stellplätze. Da ich ganz am Rand des Campingplatzes bin, ist hier alles leer. Die Camper mit ihren Wohnwägen und Zelten sind ja alle vorne am Strand. Absolut blauer Himmel heute. 27 Grad aktuell, es ist mittags um 12. Jetzt hört man vielleicht im Hintergrund sogar einen Wassersprenger. Da kommen wir jetzt gleich mal vorbei. Da ist ein abgetrenntes Gebiet und dahinter wird Gemüse angebaut, Salat und alles Mögliche. Ist doch nett. Also gibt es hier noch einmal ein Audiobeispiel des Wassersprengers. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Audio-Souvenir. Wir sind hier in Spanien mit den Schwiegereltern und die haben eine bewegte Vergangenheit, viel umgezogen, viel gereist, so wie wir auch. Und lange Jahre, vor allem in der Jugend, in Heidelberg aufgewachsen. Das passt doch zu deiner Gegend. Deswegen sind wir auch oft in Heidelberg, kennen das schon sehr, sehr gut, fahren immer wieder hin und lassen uns Heidelberg zeigen. Dann waren sie in vielen anderen Städten, natürlich auch in München. Und nach München ging es dann Richtung Ludwigsburg und dann nach Neckarsteinach. Das ist auch wieder, glaube ich, die Gegend, grob die Gegend, aus der du auch berichtest. Auch Neckarsteinach und Neckarschifffahrt und die vier Burgen und so weiter ist uns alles sehr bekannt. Ja, das ist der kleine Audiobeitrag für dich. Liebe Grüße aus dem sonnigen Spanien, der Christian.